WDR 3 Open. Pop 3. Mit Christian Möller herzlich willkommen. Ich würde nie jemandem zu Drogen, Alkohol, Gewalt oder Wahnsinn raten, aber bei mir hat es gut funktioniert. Ein typisches Zitat von Hunter S. Thompson, Erfinder des Gonzo-Journalismus, Legende der Underground-Kultur, bekannt geworden vor allem durch seine Reportage Fear and Loathing in Las Vegas. Auf die Spuren eines von vorn bis hinten durchgedrehten und gefährlichen Lebens macht sich Tom Noga in seinem Stück Hunter. Man hat übertrieben, was meinen Drogenkonsum angeht. Die cleveren Medienleute wussten das. Die Dämlichen nahmen es für bare Münze und ermahnten ihre Kinder, sich von mir fernzuhalten. Aber den wirklich Smarten war klar, dass es nur eine entschärfte Kinderbuchversion der Wahrheit war. An affiliate of UCSU is proud to present Dr. Hunter Thompson. You know, Hunter, one of the questions that we came up with is like when you were writing about American Dream and Fear and Loathing, we weren't really quite sure what you were talking about, really. What puzzled you? What bothered you about it? Well, the whole idea of American Dream, is it really something out there to be looking for? Or is it? Yeah, we've been taught, the whole generations of people in this country, we've been taught that the American Dream is sort of guiding ethic, free enterprise, democracy, honesty, truth, beauty, things like that. If the myth exists, then it's like rainbows. It's a worthwhile thing to chase. You know, there are worse ways to spend your life than chasing the American dream. But once you've found it, then it is kind of puzzling. You know, you feel kind of naked and alone out there, because once you've found the dream and down there's just a slab of burned out concrete in Las Vegas, you know, it's kind of hard to go on from there in the same, you don't have the same Uns wurde beigebracht, dass der amerikanische Traum der moralische Leitgedanke ist. Freies Unternehmertum, Demokratie, Ehrlichkeit, Wahrheit, Schönheit, solche Sachen. Wenn der Mythos existiert, dann lohnt es, sein Leben mit der Suche danach zu verbringen. Dumm nur, wenn du den amerikanischen Traum findest und er sich als sonnenverbrannter Betonblock in Las Vegas entpuppt, dann bist du mit einem Mal verdammt einsam. Wie willst du dann mit der gleichen Leidenschaft weitermachen? Hunter von Tom Noga. Regie Susanne Krings. What do I mean by Gonzo? I don't know. I really don't know. It was a good word that I liked at the time, and it separated me from, say, the New Journalist, or I didn't feel I was part of any group or type of journalist. And Gonzo was a good word. Hunter Stockton Thompson, geboren und aufgewachsen in Louisville, Kentucky. Mit 18 wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Kein Schulabschluss. Militärdienst in der Kelly Air Force Base in San Antonio, Texas. Sportreporter bei einem Anzeigenblatt in Puerto Rico, dann ein Jahr als freier Reporter durch Südamerika gereist. Autor zahlreicher Auslandsreportagen mit vermutlich fiktionalen Elementen. Echte Gonzo-Reportage erfordert die Talente eines Meisterjournalisten, das Auge eines Künstlers und den Wahnsinnsmumm eines guten Schauspielers. Dem Ideal am nächsten käme ein Filmregisseur, der seine eigenen Drehbücher schreibt, sein eigener Kameramann ist und es zudem auf irgendeine Weise schafft, sich selbst als eine der Hauptfiguren zu filmen. Gonzo-Journalismus muss erlebt werden, und zwar unter Bedingungen, die denen der Aufführung so weit wie möglich ähneln. Fülle also eine Pferdespritze mit Rum, Tequila und White Turkey und injiziere das Ganze durch den Bauchnabel in den Magen. Das bringt dich für eine gute Dreiviertelstunde auf Touren. Lang genug für diese Saga. Ah! 1964 ist Hunter S. Thompson 27 Jahre alt. Mit Sandy, seiner Frau, und dem gemeinsamen Sohn Juan lebt er in San Francisco, 318 Parnassus Street, im Viertel Haight-Ashbury. Ich habe alles versucht. Ich wäre auch Taxi gefahren. Um 5 Uhr morgens habe ich mich mit den Alkis auf der Mission Street aufgereiht. Dort haben sie Leute zum Austragen von Werbebriefen gesucht. Aber mich haben sie nie genommen. Dann bekam ich einen Brief von der Chefredaktion von The Nation. Können Sie einen Artikel über die Hells Angels für $100 schreiben? Klar, habe ich geantwortet. Für $100 mache ich alles. 127 WNEW from the radio chief Leslie Gold. We've got a guy here, his name is Sonny Barger. Ralph Barger, genannt Sonny, Präsident der Hells Angels in Oakland, Kalifornien. A modern day outlaw, agitator, a rebel, a man living a life outside the rules, a man who has also been called maybe the baddest man on 2 wheels. Well, I don't know, I'm not quite sure what kind of a reputation I have. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was für einen Ruf ich habe. Ich bin kein böser Mensch. Ich wiege noch nicht mal 80 Kilo. Millionen Menschen auf der Welt könnten mich umhauen. Aber ein zweites Mal schafft das keiner. Hunter sort of comes under the same status in my mind, I guess, as the Stones do. Hunter fällt in dieselbe Kategorie wie die Rolling Stones. Was sie machen, ist gut. Aber dadurch werden sie nicht zu netten Menschen. He asked if he could ride around with us and write a book. We said yes. We decided to let him. Er wollte mit uns fahren und ein Buch darüber schreiben. Und wir haben es ihm erlaubt. Wir fliegen über den Osten Kaliforniens. Unter uns Hügel und Wälder. Ein paar Siedlungen. Ein See. Der Base Lake. Alle Zufahrtsstraßen sind verstopft. Von Norden nähert sich eine Kolonne Motorräder. Mittendrin ein grauer Chevy. Zoom. Der Mann am Steuer hat schütteres, dunkelblondes Haar. Er trägt Gummistiefel, Blue Jeans, ein weißes Tennishemd. Darüber eine Schaffelljacke. In der rechten Hand hält er eine Dose Bier. In diesem Sommer sind die Hells Angels bereits Thema zweier Dissertationen und die Zeitungen sind voll von ihnen. Sie sind der letzte Schrei. Sie sind groß, schmutzig und aufregend. Ganz anders als die Beatles, die klein, sauber und viel zu populär sind, um angesagt sein zu können. Base Lake wappnet sich heute für die Invasion der Motorradbande Hells Angels. Schwer bewaffnete Polizisten und Hilfs-Sheriffs sichern alle Zufahrtsstraßen, die nach Base Lake führen. Hubschrauber und weitere Einsatzkräfte stehen bereit. Benachbarte Polizeidienststellen, darunter die Hundestaffel des Sheriffs von Kern County, sind alarmiert. Bleiben Sie dran, wir informieren Sie weiter. Wer die Angels schon einmal auf einem Run gesehen hat, kann sich vorstellen, dass dieser Menschenzoo auf Rädern nicht unbedingt dem Lebensstil der kalifornischen Landbevölkerung entspricht. Viele ihrer Opfer sind Leute, die zu viel Wildwestfilme gesehen haben. Sie leiden am John Wayne-Komplex, das heißt, sie holen zum Schlag aus, sobald sie eine Beleidigung wittern. Pech für sie, denn die Angels nehmen das alle für ein Prinzip sehr ernst. Regel 10 ihrer Satzung lautet, wenn ein Angel einen Nicht-Angel schlägt, machen alle anderen Angels mit. Wir haben gehört, dass Sie hierher kommen, um alles kurz und klein zu schlagen. Wenn Sie Rabatz machen, Sonny, dann machen wir Ihnen die Hölle. Aber es gibt keinen Grund, warum Sie sich hier nicht vergnügen sollten, wie alle anderen auch. Okay? Sie sind in Ordnung, Sonny. Das wissen wir. Okay. Wir haben einen Campingplatz in Willow Cove für Sie und Ihre Leute reserviert. Aber Sie müssen die Touristen am anderen Seeufer in Ruhe lassen. Der Aufenthalt in Bass Lake verläuft friedlich. Gemäß ihrem Ethos, alles exzessiv zu betreiben, saufen die Angels mit einer Entschlossenheit, die kaum noch menschliche Züge hat. Gerade kam einer an und verteilte Pillen. Bennys, Mann, die halten nicht wach. Nimm am besten 10 Stück. Ich nicke und nehme 2. Nach 10 Stück hätte jeder aus einem absoluten Pillenfreak mit Symptomen eines akuten Delirium-Tremens ins Krankenhaus gemusst. Die Idee des Motorrad-Outlaws ist so uramerikanisch wie Jazz. In mancher Hinsicht scheinen sie ein Anachronismus zu sein, ein Überbleibsel aus einer Epoche des Wilden Westens. Aber sie sind eher die erste Welle einer Zukunft, auf die uns nichts vorbereitet hat. Die Angels sind Prototypen, Ausgestoßene, Verlierer. Aber Verlierer, die bösartig geworden sind und auf Rache sinnen. Es gibt viele Hells Angels in diesem Land, aber die wenigsten tragen Kutten. Ich war selber einer, ein gescheiterter Schriftsteller. 10 Jahre oder so bin ich keinem Kampf aus dem Weg gegangen. He himself claims he wrote the book with an ounce of cocaine and a bottle of whiskey. Er behauptete, das Buch mit 30 Gramm Koks und einer Flasche Whisky geschrieben zu haben, und es liest sich sehr gut. Nachdem er es fertig hatte, fuhr er mit uns nach Squaw Rock. Er brach einen Streit mit einem von uns vom Zaun und wurde ein bisschen zusammengeschlagen. Das war geplant. Das wurde mir klar, als ich das Buch sah. Auf dem Titel stand, ich traf die Hells Angels, ich lebte mit ihnen und wurde fast von ihnen getötet. Diese Jahre, das war das Ende der stummen Generation. Man spürte, dass sich etwas zusammenbraute, wie eine kühle Brise an einem schwülen Tag. Well, I can only speak for myself, but that was the end of the sort of silent generation in the Eisenhower. Like, then in a few years, we're going to have a total eruption of libertine madness. Well, you can see the 60s coming. You feel it. You kind of feel the 60s coming, even as a child, like a cruel wind. Jack Kerouac hat mich als Autor ziemlich beeinflusst. Er hat mir gezeigt, dass man es hinkriegen kann, über Drogen zu schreiben und veröffentlicht zu werden. San Francisco war in jenen Jahren die Hauptstadt der Welt. Und wir waren die neue Aristokratie. Es war, als lebten wir im Zauberreich. In meiner Bude auf einem Hügel oberhalb vom Golden Gate Park herrschte reges Leben und Treiben von Künstlern, Musikern, Schreibern, Wüstenbikern und Rock'n'Rollern, deren Namen schon bald in aller Munde sein sollten. I would have not been able to write that well. Ohne LSD hätte ich nie so gut schreiben können. Es ist, du siehst die Welt aus einem neuen Blickwinkel. Dieses Gefühl, es geht von den Augen bis in die Fingerspitzen. LSD ist der Weg zur Erleuchtung für alle, die an einer besseren Welt interessiert sind. Kenneth Alton Kesey, Schriftsteller, Autor des Bestsellers Einer flog übers Kuckucksnest. 1959 freiwillige Teilnahme an LSD-Experimenten der CIA. Ab Anfang der 60er Jahre Veranstaltung von Drogenpartys, sogenannten Acid-Tests, auf seiner Farm in La Honda, Kalifornien. 1965 hat sich ein Dutzend Aussteiger um Kesey gruppiert. Sie nennen sich Merry Pranksters, die fröhlichen Possenreißer. Ich lernte Kesey eines Nachmittags im August in den Studios eines Bildungsfernsehsenders kennen. Ich musste früh weg, weil ich einem Angel noch eine Platte mit brasilianischer Percussion-Musik vorbeibringen musste. Kesey begleitete mich, und als wir dort eintrafen, kam er bei den 4 oder 5 Rockern, die dort herumhingen, glänzend an. Nach etlichen Stunden des Essens und Trinkens und Kiffens lud er uns zu einer Party nach La Honda ein. Wir fahren durch das Küstengebirge Kaliforniens. La Honda, eine Kreuzung mit Gemischtwarenladen, Tankstelle, Motel. An einem Feldweg eine Polizeisperre, dahinter ein Blockhaus. Autos und Motorräder parken kreuz und quer. Lichtblitze durchzucken die Nacht. An die 100 Leute feiern eine Party. Sie tanzen, spärlich bekleidet oder nackt. Ein paar sitzen am Lagerfeuer. Ein Hells Angel ist in die Astgabel einer Eiche geklettert und liegt kost eine Lautsprecherbox. Free Will and Frank played it over and over and over again, and he was like all curled up with the amplifier. And Allen Ginsberg comes in with his ding ding ding ding ding, little finger chimbles, ding ding ding ding, and everybody took acid, ding ding ding ding, and he chanted. He must have played it 10 times, and I got so tired of it that I finally went into the record player and took the record off the turntable and threw it in the creek. Hey Sonny, sag dem Riesenabfalleimer da, er soll sich aus unserem sauberen Klo raushalten. Ja, ja, du Riesenabfalleimer, verpiss dich da! Die wollen dich da nicht haben! Kesey und seine Leute gaben den Angels LSD. Sie wussten nicht, mit was für Schlägertypen sie es zu tun hatten. Ich war mir sicher, dass irgendwann Blut fließen würde, mindestens. Und ich sagte mir, du bist dafür verantwortlich. Tell me, did you actually see Hunter Thompson there and talk to him and know who he was and everything? At that point, we didn't know his name. He was so messed up, I don't think he could talk. Damals he had wussten wir nicht, wer Hunter war. That was tied er war to his wrist. Total hinüber, and he had another chain unfähig around zu sprechen. Was tied to a, er hatte Hells einen Hund an der Leine und eine Kette um den Hals, an der ihn ein Hells Angel herumführte. Er trug einen Trenchcoat und Unterhosen. Sonst nichts. Ein Verrückter. Er war uns nicht geheuer, aber wir versuchten höflich zu sein. Wenn ich einen meiner Rauschzustände noch einmal durchleben könnte, dann diesen. Komplett mit den irren Lichtern. Den Polizisten. Die Atmosphäre war elektrisierend. Und aus den riesigen Boxen dröhnt Dill. Wenn von den Angels etwas Bedrohliches ausging, so machte das die ganze Sache auch interessanter. Viel lebendiger als bei einem höflich steifen Treffen intellektueller Wahrheitssucher. Die Weisheit in einer Kapsel zu finden, hoffen. Well, they'll stone you when you're trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Hey, was bildet ihr euch ein, eure dreckigen Mäuler an einem sauberen Joint abzuwischen? Es ist ein sauberer Joint. You're trying to keep your seat. Irgendwie waren die Merry Pranksters uns ähnlich. Im Untergrund lebende Freigeister. Und die 60er waren die besten Jahre für uns. Jeder Hippie war gerne bereit, dir seine Alte zum Ficken zu überlassen. Manchmal wollte er als Gegenleistung ein bisschen Motorrad fahren. Und dann ist da die Szene, von der ich nicht weiß, ob es sich dabei um eine Sexorgie unter Freunden handelt oder um eine hemmungslose Gruppenvergewaltigung. Ein paar Outlaws haben ein Mädchen gefunden, das bereit ist, in einem Nebengebäude das Tier mit den zwei Rücken zu spielen. Die Sache mit der neuen Mutter spricht sich schnell rum und schon haben sich die anderen Angels um sie versammelt, trinken, lachen und machen mit, sobald sie eine freie Stelle bietet. Doch irgendwann ist der Schwung raus und einer der Angels schleppt ihren Ex-Mann heran. Als sie ihn sieht, bittet sie ihn, sie zu küssen. Das tut er und treibt es dann unbeholfen mit ihr. Die anderen jubeln ihm zu. As a woman, I never felt like I was on any kind of territory that I understood with him. Als Frau bin ich nicht mit ihm klargekommen. Ich habe ihn mal angeflirtet. Keine Reaktion, nicht mal ein Blick. So schlecht sehe ich doch nicht aus. Ständig hat er sich in gefährliche Situationen begeben. Das war wohl seine Definition von Erfolg. Ein seltsamer Typ. Herr Spurry zieht immer mehr Aussteiger aus dem ganzen Land an. Leute, die aus dem Arbeitsheer desertiert sind und keine Lust mehr haben auf dieses Geld- und Statusgeile, die Seele tötende Rattenrennen in einem Amerika, das immer fetter und engstirniger wird. Die Hippies sind eine lautstarke Erinnerung an unsere verrotteten Werte. An die Widersprüche einer Gesellschaft, die sich als Monument der individuellen Rechte und der Freiheit betrachtet. Die Hippies stehen der neuen Linken nahe, haben aber wenig mit Politik am Hut. RFK. 1968. Friedensnobelpreisträger Martin Luther King wird erschossen. Unter Präsident Lyndon B. Johnson eskaliert der Vietnamkrieg. 530.000 US-Soldaten stehen am Mekong. Die meisten sind Wehrpflichtige, im Schnitt 19 Jahre alt. In Chicago wollen die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentschaft wählen. Als Favorit gilt Robert Kennedy. What we're going to do around the rest of the globe and whether we're going to continue the policies that have been so unsuccessful. The country wants to move in a different direction. We want to deal with our own problems within our own country and we want peace in Vietnam. Ist es nicht an der Zeit, uns der Welt anders zu präsentieren und Schluss mit einer Politik zu machen, die noch nicht einmal erfolgreich ist? Dieses Land will einen neuen Weg einschlagen. Wir wollen uns um unsere eigenen Probleme kümmern und wir wollen Frieden in Vietnam. Und jetzt auf nach Chicago. Der Sieg ist unser. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Somebody said he's been shot. Would a doctor come right here? A doctor, we need a doctor right here. The microphone, please, immediately. Der Trend der 60er deutete darauf hin, dass die Guten langsam, aber sicher über die Bösen siegen würden. Aber etwas ist mir nicht geheuer. Immer mehr meiner Freunde werden festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Wir tun, was wir schon immer getan haben, aber plötzlich begehen wir Straftaten, richtige Verbrechen, die drakonisch bestraft werden. 5 Jahre Staatsgefängnis, weil man einen Joint geraucht hat. Oder 10 Jahre, wenn man sich weigert, zur Armee eingezogen und zum Sterben nach Vietnam geschickt zu werden. Der Spaß von gestern ist zum Albtraum geworden. Nach dem Tod Robert Kennedys küren die Demokraten Hubert Humphrey zum Präsidentschaftskandidaten. Die Wahl ist umstritten. Humphrey hat nicht eine Vorwahl gewonnen. Als amtierender Vizepräsident hat er zudem Lyndon B. Johnsons Vietnampolitik mitgetragen. Zehntausende protestieren gegen seine Nominierung in Chicago. Der Bürgermeister der Stadt fordert die Nationalgarde an und verhängt eine Ausgangssperre. Aus der Luft sieht Grand Park in Chicago aus wie ein auf die Spitze gestelltes Rechteck mit einer Bühne in der Mitte. Zoom. Auf der Bühne spielt eine Band. Vor ihnen ein Schwein mit einem Pappschild um den Hals. Pegasus, the Immortal for President. Schwenkt nach links. Ein Mann in Jeans, Turnschuhen, gebartigtem Hemd, Motorradhelm auf dem Kopf. Er geht Richtung Innenstadt. Sein Schritt ist schnell und ruckartig. Halt, stehen bleiben! Das ist doch kein Presseausweis. Was soll das sonst sein? The confrontation was not created by the police. The confrontation was created by the people who charged the police. Gentlemen, get the thing straight once and for all. The policeman isn't there to create disorder. The policeman is there to preserve disorder. Es ist Mittwoch, weit nach Mitternacht. Keine 3 Meter vor mir steht die erste Reihe der Nationalgarde. Die Gewehre mit den aufgepflanzten Bajonetten im Anschlag. Michigan Avenue hinter ihnen ist ein Niemandsland voll mit Bullen, Fernsehkameras und Stacheldraht verkleideten Jeeps. Außer mir haben sich nur 3 Typen aus Berkeley so weit vorgewagt. Sie riechen einen Kampf. Sie hätten die Zeit irgendwo im Park totschlagen können, aber sie haben sich ausgerechnet diese Stelle ausgesucht. Ich glaube, die Schweine wollen uns fertig machen. Hey, du hast ja einen Presseausweis. Hä? Für wen schreibst du denn? Für niemanden. Ich sammle Material für ein Buch. Ah. Ich heiße übrigens Dean Clark. Hunter Thompson. Bist du nicht der Typ, der das Buch über die Hells Angels geschrieben hat? Ja. Willst du mal ziehen? Was für eine verrückte Idee. Aber es gibt keinen Zweifel, ich werde an diesem Joint ziehen. Die Soldaten glotzen mich an, gleich werde ich verhaftet, kujoniert, zum Krüppel geschlagen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Schriftsteller während Demo wegen Marihuana-Besitzes verhaftet, aber nichts passiert. Nur sind die Bajonette jetzt 3 Meter lang und die Bäume im Park drücken mich zu Boden. Die Lichter auf der Straße gegenüber werden heller und blauer und sie verfolgen mich, während ich erkunde, was im Rest des Parks los ist. Plötzlich fällt mir ein, ich hatte doch versprochen, Duke um Mitternacht in einer Bar zu treffen. Verdammt, wurde aber auch Zeit, dass du kommst. Tut mir leid, hab einen Drogenkumpel aus Berkeley getroffen. Ich brauche eine Minute, um klar zu werden. Ignoriere mich so lange. There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Gib mir ein Bier. Was für eins? Scheißegal, irgendeins, große Flasche. Schrecklicher Durst. Du bist ein Verräter, schleichst dich hier rein, um mit den über 30-Jährigen zu trinken. Ich bin über 30, ich gehöre hier. Das glaubst du? Sieh dich doch um, dieses Land ist total verkommen. Wie sonst könnte ein gewalttätiges, bigottes Schwein wie John Wayne zu Nationalhelden aufsteigen? Thomas Jefferson würde sich im Grab umdrehen. John Wayne ist das widerliche Symbol für alles, was in diesem Land schiefläuft. Er ist für uns, was das Monster für Frankenstein war. Er ist der endgültige und vielleicht auch der letzte wirkliche Amerikaner. Er schlägt alles zu Brei, was er nicht versteht. Er hat das Hirn eines Hammerhais, eines Tiers, das so dumm, irrational und gewalttätig ist, dass sogar die Wissenschaftler es aufgegeben haben, ihn zu erforschen. Sie sehen ihn als prähistorisches Monster, weil er sich in einer Million Jahren kein bisschen entwickelt hat. Er ist eine unbarmherzige, dämliche Bestie mit nur einem Instinkt: angreifen und töten. Diese Woche in Chicago veränderte für immer meine Hirnchemie. Ich war als Journalist gekommen und ging als Bestie. Getting more and more painful for a lot of people to remember who they voted for. His name was Richard Milhouse Nixon, and he was a fucking rotten bastard and a dishonest pig, and he got not nearly enough what he should have gotten. Nixon repräsentiert die dunkle Seite des amerikanischen Traums. Er steht für Habgier, Dummheit, Unehrlichkeit, für Haut-drauf-Mentalität, Machtgeilheit und Gefühllosigkeit. Er repräsentiert alles, was falsch ist an diesem Land. Ich war bei seiner Amtsübernahme in Washington und hatte auf einen Scheißhagel gehofft, der das Weiße Haus in Stücke schlagen würde. Ich schlüpfe immer mehr in die Rolle meines alter Egos, Raoul Duke. Er sieht einfach keinen Sinn mehr, wie bisher als Journalist weiterzumachen. Ich fühle, dass ich der Story meines Lebens auf der Spur bin. In meinem Kopf nimmt sie langsam Gestalt an, aber noch fehlt mir die richtige Fokussierung. Schien er Kraft zu tanken. Als ob er von einem alten Indianer aus den Appalachen gelernt hätte, wie man einen drogengemarterten Körper in Schuss hält. Er lebte seinen Wahn und war doch in der Lage, im Alltag zu funktionieren. Und noch etwas beherrschte er. Fremden gab er das Gefühl, dass sie verrückt, irrational oder einfach nur blöd waren, während er sich benahm wie ein gesetzestreuer Bürger. Ralph Steadman, britischer Karikaturist. Anfang 1970 geht Steadman in die USA. Das linke Debattenblatt Scanlan's engagiert ihn als Illustrator für einen Artikel über das Kentucky Derby, das berühmteste Pferderennen der Südstaaten. Autor des Artikels, Hunter S. Thompson. Er suchte jemanden, der die Dinge so abbilden konnte, wie er sie sah. Es war diese Chemie zwischen uns, die Gonzo ermöglichte. Hello and welcome to Kentucky Derby, the Run for the Roses at Churchill Downs, America's greatest horse race, on Saturday, May 5th. Ein weißes Gebäude, Spitzdach mit Türmchen, überdachte Balkone, verzierte Balustraden. Links die Tribüne für die Honoratioren, rechts die Stehränge, auf denen gedrängt und geschubst wird. Der Boden ist mit Scherben und Essensresten übersät. Mittendrin ein blonder Mann mit Vollbart. Er trägt eine Tweedjacke und blickt sich unsicher um. In meiner Naivität hatte ich so etwas wie den Karneval in New Orleans erwartet. Aber das hier war einfach nur schockierend. Überall nur hässliche, fette Menschen. Die fleischgewordene Verkörperung von Hash Browns, Spiegeleiern und Pommes, von öligen Salaten, Club-Sandwiches und Pfannkuchen mit Ahornsirup. Und als sei das noch nicht schlimm genug, balgten sie sich um die besten Plätze, wie in der Schlange vor einer Suppenküche in den 30er Jahren. Mit meiner britischen Höflichkeit würde ich hier nicht weit kommen. Entschuldigung, sind Sie zufällig aus England? Ich sah mir den Typen näher an. Er hatte eine Pilotensonnenbrille auf und so einen weißen, breitkrempigen Sonnenhut. Der obere Teil seines Körpers steckte in einer Jägerweste, der untere in Leinenhosen. Er trug Turnschuhe. Über seiner Schulter hing eine abgewetzte Ledertasche und zwischen den Fingern seiner rechten Hand eine Zigarette mit Spitze. Ein Künstler vielleicht? Ich bin Engländer, ich heiße Ralph Stanton. Sie müssen Hunter S. Thompson sein. Wo haben Sie die gesteckt? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass man sie hochgenommen hat. Hochgenommen? Ich verstehe. Ah, die Polizei, verstehen Sie, die stecken ihre Nase in alles. Ihr Bart, sowas trägt man hier nicht. Wollen wir nicht ein paar Bier trinken und die ganze Sache bequatschen? Hör mal zu. Ich kenne mich hier aus in dieser Stadt. Ja, da darfst du nicht den Eindruck machen, du seist ein Schwuler, sonst barbieren die dich in Sekunden schnell. Ah ja, danke für den Tipp. Du bist aus dem Pferd. Nee, ich bin Fotograf. Ja, und für wen arbeitest du? Playboy. Was willst du denn hier fotografieren, nackte Pferde? Krawall. Was? Was denn für ein Krawall? Auf der Rennbahn. Die Black Panther und eine Menge weißer Verrückter. Sie sind angezogen wie alle anderen. Jackets und Schlips und so. Die Bullen und die Nationalgarde haben 20.000 Mann in Alarmbereitschaft. Lesen Sie denn keine Zeitung, Mann? Oh Gott, haben die denn von nichts mehr Respekt? Was in Gottes Namen geht in diesem Land vor? Wir müssen los. Danke für den Drink und viel Glück. The sun shines bright in my old Kentucky home. 'Tis summer, the people are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom. Für Hunter war das keine normale Rückkehr in seine Heimatstadt, sondern die Auseinandersetzung mit den Dämonen seiner Jugend. Mit den pferdeverrückten Snobs und den Bildungsbürgern, die das Rennen in den feinen Logen verfolgten und ihn zurückgewiesen hatten. Aber erst wenn er diese Kommunistenschweine aus der Regierung los hat. Er verdient was Besseres. Etwas platschte auf mein Zeichenblock. Mit einer Handbewegung wischte ich es weg. Erst dann erkannte ich, dass es Kotze war. Nach dem Start drehte ich mich um. Das Rennen interessierte mich ja eh nicht, sondern die Leute. Ich suchte nach Verformungen, nach pochenden Arterien, nach verzerrten Fratzen. Eine Stunde vor seinem Abflug breitet Stedman seine Zeichnungen vor mir aus und brütete darüber, ob es ihm gelungen sei, den wahren Geist der Sache einzufangen. Seine Hände zitterten so stark, dass er die Blätter kaum halten konnte, und ich guckte so tranig aus den Augen, dass ich kaum erkennen konnte, was er gezeichnet hatte. »Weißt du was?«, sagte er. »Wir sind gekommen, um uns dieses schreckliche Schauspiel anzusehen, wie sich die Leute die Hucke voll saufen und sich bekotzen. Und jetzt sind wir es selber.« Who's talking? Women. No, no, you have no microphone. Go on. Give us the microphone, please. This is not political, and it may sound really naive, but how do you escape the structure? Well, you do. You are incredible. You're wonderful. And your degeneracy. You have to run real fast and never sleep much. Thank you. Wie ich Strukturen vermeide, indem ich schnell lebe und wenig schlafe. Journalismus ist doch nur eine weitere Droge. Die Freikarte für Ereignisse, die ich sonst verpasst hätte. Ich nehme eine Pille aus der Schachtel mit der Aufschrift Aufträge, werfe sie ein und gucke, was passiert. Ich leide unter dem Zwang, ständig alle meine Gedanken zu Papier bringen zu müssen. Dadurch werden meine Artikel unverkäuflich. Ich sehe das Problem, aber ich kann es nicht ändern. Was a very, you know, very lovable person. I liked him a lot. He was a good dude. And, Hunter war ein liebenswerter Mensch. Ich mochte ihn sehr. Er hat immer Partei für die ehrlichen Menschen ergriffen, gegen die Arschlöcher. Hunter had a wonderful, you know, quality, almost a quality of innocence. Und er hatte etwas Unschuldiges. Weil er eben Hunter war, war alles, was er sagte, provokativ. David Magazine. Ehemaliger Verteidiger bei den St. Louis Cardinals. Wegen einer Petition gegen den Vietnamkrieg in der National Football League in Ungnade gefallen. 1969 beendet Magazine seine Karriere. Ein Jahr später geht er nach Aspen, Colorado, um Hunter S. Thompson bei dessen Kandidatur als Sheriff zu unterstützen. Aspen war damals noch ein idyllisches Dorf. Es sollte erst später entdeckt werden. Eine Menge junge Leute waren aus San Francisco und Los Angeles hierher gekommen, weil sie das Leben in der Großstadt satt waren. Und auf der anderen Seite standen die Rancher und die alten konservativen Geschäftsleute. In the cold, clear air of the Rockies, what kind of sheriff do they want in the West these days? Could the conventional establishment citizens of Aspen elect as their sheriff a hippie, a freak, an acid head, a man who openly smokes grass, marijuana? Das Jerome Hotel ist ein betagter Backsteinbau. Fenster, die bis auf den Boden reichen, plüschige Sofas, Jagdtrophäen an blutrot gestrichenen Wänden. Hinter einer Schwingtür die J-Bar. Lange Theke, einfache Tische und Stühle, alles aus Rotholz. In der Ecke sitzt ein glatzköpfiger Mann ganz in Schwarz, eine US-Fahne um die Schultern, umgeben von einem Dutzend Leute. Das war kein richtiges Wahlkampfbüro. Er hielt dort Ruf. Hunter hatte die Kampagne nicht wirklich gesteuert. Er wurde von den Ereignissen fortgetragen. Und er nahm die Sache nicht so ernst wie viele seiner Helfer. Mich eingeschlossen. Die Straßen werden mit Grassoden ausgelegt. Alle Straßen werden mit Dampfhämmern aufgerissen und der Scheißasphalt wird eingeschmolzen. Die gesamte öffentliche Fortbewegung erfolgt zu Fuß oder mit Hilfe der Fahrradflotte, die von der städtischen Polizei gewartet wird. Der Name von Aspen wird in Fat City geändert. Damit macht man es Geldschneidern, Immobilienhaien und sonstigen menschlichen Schakalen unmöglich, aus dem Namen Aspen Kapital zu schlagen. Der Drogenverkauf muss kontrolliert werden. Meine erste Amtshandlung als Sheriff wird darin bestehen, auf dem Rasen vor dem Gerichtsgebäude einen Pranger zu errichten und die Prügelstrafe zu vollziehen, um unehrliche Dealer angemessen zu bestrafen. If Hunter Thompson wins, we're gonna have murders here. People are not gonna take that. Hunter, ich muss dir was sagen, aber du hast es nicht von mir. Die Staatspolizei hat einen Agenten bei euch eingeschleust. Bitte? Wer ist es? Keine Ahnung. Ich hab's ja auch nur zufällig erfahren. Diese Schweine. Als dein Anwalt rate ich dir, die Ruhe zu bewahren. Wenn du dich auf eine Kampagne gegen das Establishment einlässt, musst du mit solchen Sachen rechnen. Dann tauchte ein Mann vom Colorado Bureau of Investigation auf. Er stellte seinen Wagen irgendwo im Parkverbot ab. Das Auto wurde abgeschleppt, der Kofferraum aufgebrochen. Darin fand die Polizei jede Menge schwerer Munition und Präzisionswaffen. Das war Wasser auf Hunters Mühlen. Das ist eine Verschwörung. Sie kommen, um mich fertig zu machen. In der Nacht vor der Wahl verschanzten wir uns auf meiner Farm. Wir blockierten die Auffahrt. Nur zu Fuß hätte man noch Zugang gefunden. Man konnte auf der Straße parken, einen Hügel erklimmen und in gleißendem Flutlicht den Hof überqueren oder sich von hinten über eine menschenleere Hochebene anschleichen. Doch nur ein Narr oder ein Verrückter hätte versucht, sich heimlich zu nähern. Denn das Haus war faktisch eine Festung, bewacht von bewaffneten Irren. So the night before the election, the word was that the vigilantes were going to come and get Hunter. Es hieß, eine Bürgerwehr wolle Hunter ausräuchern. Wie früher im Westen. But this was all just a rumor that Hunter had a lot to do with creating. Irgendwie hatte Hunter bei diesem Gerücht die Finger im Spiel. Also gingen wir auf Patrouille. Ich hatte ein Gewehr, ein anderer eine Schrotflinte. So gegen eins, als es immer kälter wurde, sagte ich, stopp, lasst uns reingehen, bevor einer angeschossen wird. Somebody's gonna get shot. Come on, let's go in. This is crazy. And that was more a political point than a local election. And I think the original reason was to prove it to myself that the American dream really is. We had a dinner afterwards after he had lost and. Als seine Niederlage feststand, gingen wir essen. Hunter war kein bisschen geknickt, aber ich war am Boden zerstört. Ich hatte so hart gearbeitet und dann das. And I was feeling really bad and Hunter came over. He says, "Hey, Dave." Hunter kam zu mir und sagte, nimm's nicht so schwer, Dave. Und er hatte recht. Die ganze Sache war mehr Theater als alles andere. Hunter, der sein Stück aufführte, live in Aspen. Live at Aspen. Die Hippie-Bewegung basierte auf der Prämisse, dass die Machthaber tatsächlich zuhören und dass sich etwas ändert, wenn man den Protest richtig ansetzt. So gesehen ist jeder öffentliche Protest, sogar in Verbindung mit Gewalt, vom Kern her optimistisch. Und das ist die Tragik. Die Hundesöhne haben nie verstanden, dass die Bewegung Ausdruck des Glaubens an den amerikanischen Traum war. Bislang habe ich es nicht geschafft, Duke richtig zum Leben zu erwecken, aber ich brauche ihn, wenn ich zeigen will, dass der amerikanische Traum tot ist. Die Idee ist, mich selbst in die Geschichte einzubringen, mein eigener Protagonist zu werden. One day, Hunter showed up at my doorstep. He had been assigned by Life magazine to do a piece on, I think, a race car event or something in Las Vegas, and he had just come back from Las Vegas. David Felton, Redakteur beim Rolling Stone. Die Zeitschrift wurde 1967 als Musikblatt gegründet. 1971 ist sie das wichtigste Organ der Gegenkultur. And he showed up at the door and he said, I just started something new. I want you to hear it. And he sat down and he read the first six pages of Fear and Loathing in Las Vegas. Eines Tages stand Hunter vor meiner Tür und sagte, ich habe da was Neues. Ich möchte, dass du es hörst. Und er las mir die ersten sechs Seiten von Fear and Loathing in Las Vegas vor. Es war ein Experiment, an dem er sich mit seinem Freund und Anwalt Oscar Acosta versucht hatte. Eine neue Form von Journalismus, die er Gonzo nannte. Die beiden rannten in Las Vegas herum, benahmen sich wie irre, stifteten kreatives Chaos, nahmen alles auf und das war dann die Story. We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. Wir waren irgendwo bei Barstow am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen. Ich weiß noch, dass ich so etwas sagte wie, mir hebt sich gleich die Schädeldecke, vielleicht solltest du. Und plötzlich war ein schreckliches Getöse um uns herum und der Himmel war voller Viecher. Die aussahen wie riesige Fledermäuse und sie alle stürzten sich herab auf uns, kreischend wie ein Kamikaze-Angriff auf den Wagen, der mit 160 Sachen und heruntergelassenem Verdeck nach Las Vegas fuhr. Wait! We can't stop here. This is bad country. Here's your half of the sunshine acid. If your attorney advises you to drive at top speed, it'll be a goddamn miracle if we can get there before you turn into a wild animal. Ein winziges Büro im Souterrain eines Holzhauses. Überall liegen Papiere und Schallplatten herum. Dazwischen eine großkalibrige Pistole. Der Fernseher läuft. Hunter kauert auf dem Boden. Hawaii-Hemd, Shorts, Turnschuhe mit weißen Socken, Leinenhut mit Krempe auf dem Kopf, Zigarette im Mundwinkel. Vor ihm Kassettenrekorder und Plattenspieler. Er drückt die Starttaste und legt eine Platte auf. Mein Anwalt saß in der Badewanne, als ich wieder in unser Zimmer kam, untergetaucht in grünem Wasser, das ölige Ergebnis eines japanischen Badesalzes, das er in einem Laden aufgetan hatte, zusammen mit einem Kassettenrekorder, der in der Steckdose für den Rasierer eingestöpselt war. White Rabbit! Ich will einen Song, der mich hochbringt. Was willst du? Lass die Musik laufen. Und wenn dann dieser fantastische Ton kommt, wo das Kaninchen sich den eigenen Kopf abreißt, in dem Moment wirfst du das Radio zu mir in die Wanne. Also, kapiert? Ja, gut. Ich ließ den Song sich steigern und in dem Moment, wo White Rabbit voll da war, schmetterte ich eine Pampelmuse in die Badewanne, wie eine Kanonenkugel. I don't know if I thought it was going to change the world of journalism, which I think it did and in fact do. Ich weiß nicht, ob ich gleich gesehen habe, dass dieses Buch die Geschichte des Journalismus verändern würde, aber ich war von Anfang an fasziniert, auch von Hunter selbst. Er hatte eine starke körperliche, fast schon animalische Ausstrahlung. At that time there were several people doing what was called new journalism, which was a more personal kind of journalism where. Damals war der neue Journalismus in Mode. Der Schreiber wurde Teil der Story, aber Gonzo ging weit darüber hinaus. Gonzo heißt, dass der Schreiber das Geschehen aktiv beeinflusst. Und was Gonzo really is the intrusion of the writer at the moment of the event. Taco Burger. Was ist denn das? Das ist ein Hamburger mit einem Taco in der Mitte. Seite. Statt der oberen Brötchenhälfte. Naja, als dein Anwalt rate ich dir, den Chili-Burger zu nehmen. Der Suche nach dem amerikanischen Traum. Man hat uns gesagt, dass er irgendwo hier in der Nähe sein muss. 5 Tacos, 1 Taco-Burger. Hey Lou, weißt du, wo der amerikanische Traum ist? Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Man hat uns von San Francisco hierher geschickt, um ihn zu suchen. Soll das ein Lokal sein? Vielleicht der alte Psychiaterclub. Ah, der liegt auf der Paradise. Ist das auch ernst gemeint, Leute? Also schauen Sie sich den Wagen da an. Sieht das aus, als sei das meiner? Man hat uns nur gesagt, nehmt den Cadillac und fahrt, bis ihr den amerikanischen Traum findet. Das muss der alte Psychiaterclub sein. Aber da hängen nur Bekloppte rum. Gewalttätigkeiten rund um die Uhr. Meinen Sie das? Ja, das nicht gerade. Aber in dem Laden ist sogar der Barmixer bekifft. Immer in der Spur. Nur wenn wir ihn finden. San Francisco Mitte der 60er war ein besonderer Ort und eine besondere Zeit. Keine Erklärung, keine Collage aus Worten und Musik und Erinnerung kann das Wissen ersetzen, es miterlebt zu haben. Wahnsinn in jede Himmelsrichtung, zu jeder Stunde. Es herrschte dieses universelle Gefühl, alles, was wir taten, sei richtig. Kein Zweifel, wir würden gewinnen. Und das, glaube ich, war der Haken. Dieses Gefühl, der Sieg über die Kräfte des Alten und Bösen sei unausweichlich. Nicht auf militante Weise, das hatten wir nicht nötig. Unsere Energien würden sich ganz einfach durchsetzen. Wir ritten auf dem Kamm einer hohen, wunderschönen Welle. Und jetzt, 5 Jahre später, kannst du auf einen steilen Hügel in Las Vegas klettern und nach Westen blicken. Und wenn du die richtigen Augen hast, erkennst du den Punkt, wo die Welle schließlich brach und zurückrollte. In dem Buch geht es nicht nur um 2 Typen, die sich in Las Vegas jede Menge Drogen reinpfeifen. Es beschreibt das Ende der Hippie-Bewegung. Eine Generation, die es nicht geschafft hat, die Veränderungen durchzusetzen, von denen wir vielleicht alle geträumt haben. Es ist der bittere Abgesang auf die Hippies. And Loathing in Las Vegas erscheint 1972, illustriert von Ralph Steadman. Das Buch begründet Hunter S. Thompsons Ruf als großer Schreiber. Im selben Jahr geht er nach Washington, um über den Wahlkampf zu berichten und gegen den amtierenden Präsidenten Richard Nixon anzuschreiben, der für eine 2. Amtszeit kandidiert. Eine Bar in Washington. Marmorboden, Edelholzstühle, livrierter Kellner. An der Theke sitzen 2 Männer. Der größere von beiden trägt Badeshorts, mexikanisches Hemd, Baseballkappe und Sonnenbrille. Wenn Nixon Demonstranten erblickt, dann sieht er Kriminelle, gefährliche Parasiten, die einen Schlag gegen das großartige amerikanische System vorbereiten, das ihn dorthin gebracht hat, wo er heute steht. I have respect for the press. Of all the presidents in this century, it is probably true that I have less, as somebody has said, supporters in the press than any president. Nixon trinkt nicht und er raucht nicht und Bars machen ihn nervös. Humphrey Bogart sagt, einem Mann, der nicht trinkt, kann man nicht trauen. Ich würde Nixon nicht mal einen Gebrauchtwagen abkaufen, es sei denn, er wäre betrunken. I would only hope that years from now, people will look back to the generation of the 1970s at how we've conducted ourselves, and they will say, God bless America. Nixon beschwört Schreckensbilder von Diktaturen wie Papa Doc, Batista oder Somoza herauf. Wenn er gewinnt, wird sich Amerika dauerhaft verändern. In der Nacht des 17. Juni 1972 werden 5 Männer verhaftet, die ins Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate-Hotel eingebrochen waren. Sie hatten Abhörmikrofone angebracht und Unterlagen kopiert. All das geschah weniger als 100 Meter von unserem Platz in der Bar entfernt. Bis heute habe ich Albträume wegen dieser Nacht. Watergate schien eine lokale Story zu sein. Ich arbeitete für keine Lokalredaktion und daher kümmerte ich mich nicht weiter darum. Ich war ganz nah dran. Preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. 1974 wird Hunter S. Thompson nach Washington zurückkehren und über die Watergate-Anhörungen berichten. Sie enden mit dem Rücktritt Nixons. 2 Jahre nach dem Einbruch in das Wahlkampfbüro, den er veranlasst hatte, und 2 Jahre nach seiner Wahl zum Präsidenten. Part of the question was, what effect, these drugs on your... Welchen Effekt haben Drogen auf mich? Du kannst nicht zwei Leben führen. Drogen zu nehmen und gleichzeitig in der Gesellschaft zu funktionieren, ist nicht einfach. Und sei es nur, weil die Leute es dir schwer machen. In den späten 70er Jahren schreibt Hunter S. Thompson nur sporadisch. Mit seiner Unzuverlässigkeit, den Alkohol- und Drogeneskapaden und den immensen Honorarforderungen ist er für viele Zeitschriften nicht mehr tragbar. Hippie-Veteranen sagen mir, ich soll mit Speed aufhören, das ist zu gefährlich und so weiter. Aber wenn ich nachts zur Höchstform auflaufe und ihnen etwas erzählen will, sind sie so zugedröhnt, dass sie nichts mehr kapieren. Nur noch kiffen und mit einem Lächeln untergehen. Nee, dann bleibe ich doch lieber bei Speed. Auch wenn du unweigerlich auf den Tag zusteuerst, an dem dein Gehirn explodiert und du zum wandelnden Toten wirst, der nur noch sinnlos vor sich hin brabbelt. 1980 erscheint Lonus Fluch, eine Gonzo-Reportage über den Honolulu-Marathon. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlicht Thompson zahlreiche Bücher. Er schreibt Kolumnen für liberale Zeitungen, ab Ende der 90er für seine eigene Internetseite. Nie wieder ist er so nah am Puls der Zeit wie in den Jahren 1964 bis 1972. Am 20. Februar 2005 schießt sich Hunter S. Thompson auf seiner Farm in Woody Creek, Colorado, eine Kugel in den Kopf. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: Keine Spiele mehr und keine Bomben. 67, das sind 17 Jahre nach 50. 17 mehr, als ich brauchte oder wollte. Entspann dich. Es wird nicht wehtun. Go, Hunter, go, Hunter, go. Go, Hunter, go, Hunter, go. 6 Monate später wird seine Asche im Rahmen einer Trauerfeier auf seiner Farm in Woody Creek aus einer Kanone in den Himmel geschossen. Hunter von Tom Noga. Es spielten Hunter und Duke, Bernhard Schütz, Oscar Acosta und Dr. Gonzo, Michele Cucciufo, Ralph Steadman, Götz Argus, Infofrau, Johanna Gastorf, Sonny Barger, Andreas Grotka, Mountain Girl, Isabel Mascarenas, Erzähler, Hüseyin Michael Cirpici. In weiteren Rollen Oliver Kriech-Matsuda, Juan Carlos Lopez, Volker Lippmann, Jochen Langner und Marion Minetti. Technische Realisation Nico Schütte. Regieassistenz Feline Fellhagen. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2007. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.